Abend ist es und für Sterne Licht die Nacht erhält. Träume ahnen in der Ferne eine bessere Welt. Traum wird Leben, wenn zu Ende geht die dunkle Nacht. Grünen Taten, grünen Saaten, hell die Sonne lacht. Schieben Stürme, Wolken, Berge vor der Sonne Licht. Nächtiges Dunkel, deine Stärke wird so lange nicht. Traum wird Leben, wenn zu Ende geht die dunkle Nacht. Grünen Taten, grünen Saaten, hell die Sonne lacht. Machten krumme Not und Kriege euch den Tag zur Nacht. Strahlend hell nach diesem Siege frei die Welt erwacht. Traum wird Leben, wenn zu Ende geht die dunkle Nacht. Grünen Taten, grünen Saaten, hell die Sonne.